Kapitel 2 der Lausbubengeschichten von Ludwig Thoma. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. In den Ferien. Es ist die große Vakanz gewesen, und sie hat schon 4 Wochen gedauert. Meine Mutter hat oft geseufzt, dass wir so lange frei haben, weil alle Tage etwas passiert, und meine Schwester hat gesagt, dass ich die Familie in einen schlechten Ruf bringe. Da ist einmal der Lehrer Wagner zu uns auf Besuch gekommen. Er kommt öfter, weil meine Mutter so viel vom Obst versteht, und er kann sich mit ihr unterhalten. Er hat erzählt, dass seine Pfirsiche schön werden und dass es ihm Freude macht. Und dann hat er auch gesagt, dass die Volksschule in 2 Tagen schon wieder angeht und seine Vakanz vorbei ist. Meine Mutter hat gesagt, sie möchte froh sein, wenn das Gymnasium auch schon angeht, aber sie muss es noch 3 Wochen aushalten. Der Lehrer sagte, »Ja, ja, es ist nicht gut, wenn die Burschen so lange frei haben. Sie kommen auf alles Mögliche.« Und dann ist er gegangen. Zufällig habe ich an diesem Tage eine Forelle gestohlen gehabt, und der Fischer ist zornig zu uns gelaufen und hat geschrien, er zeigt es an, wenn er nicht 3 Mark dafür kriegt. Da bin ich furchtbar geschimpft worden, aber meine Schwester hat gesagt, »Was hilft es? Morgen fängt er etwas anderes an, und kein Mensch mag mehr mit uns verkehren. Gestern hat mich der Amtsrichter so kalt gegrüßt, wie er vorbeigegangen ist. Sonst bleibt er immer stehen und fragt, wie es uns geht.« Meine Mutter hat gesagt, dass etwas geschehen muss, sie weiß noch nicht was. Auf einmal ist ihnen eingefallen, ob ich vielleicht in der Vakanz in die Volksschule gehen kann. Der Herr Lehrer tut ihnen gewiss den Gefallen. Ich habe gesagt, das geht nicht, weil ich schon in die 2. Klasse von der Lateinschule komme, und wenn es die anderen erfahren, ist es eine furchtbare Schande vor meinen Kommilitonen. Lieber will ich nichts mehr anfangen und sehr fleißig sein. Meine liebe Mutter sagte zu meiner Schwester, »Du hörst es, dass er jetzt anders werden will, und wenn es für ihn doch so peinlich ist wegen der Kolimitonen, wollen wir noch einmal warten.« Sie kann sich keine lateinischen Worte merken. Ich war froh, dass es so vorbeigegangen ist, und ich habe mich recht zusammengenommen. Einen Tag ist es gut gegangen, aber am Mittwoch habe ich es nicht mehr ausgehalten. Neben uns wohnt der Geheimrat Bischof in der Sommerfrische. Seine Frau kann mich nicht leiden, und wenn ich bloß an den Zaun hinkomme, schreit sie zu ihrer Magd, »Alice, geben Sie Acht! Der Lausbube ist da!« Sie haben eine Angorakatze, die darf immer dabei sitzen, wenn sie Kaffee trinken im Freien, und die Frau Geheimrat fragt, »Mag Miezchen ein bisschen Milch? Mag Miezchen vielleicht ein bisschen Honig?« Als wenn sie Ja sagen könnte oder ein kleines Kind wäre. Am Mittwoch ist die Katze bei uns herüben gewesen und unsere Magd hat sie gefüttert. Da habe ich sie genommen, wie es niemand gesehen hat, und habe sie eingesperrt im Stall, wo ich früher 2 Könighasen hatte. Dann habe ich aufgepasst, wie sie Kaffee getrunken haben. Die Frau Geheimrat war schon da und hat gerufen, »Miezi, Miezi, Alice, haben Sie Miezchen nicht gesehen?« Aber die Magd hat es nicht gewusst, und sie haben sich hingesetzt, und ich habe hinter dem Vorhang hinübergeschaut. Dann hat die Frau Geheimrat zu ihrem Mann gesagt, »Eugen, hast du Miezchen nicht gesehen?« Und er hat gesagt, »Vielleicht, ich weiß es nicht.« Und dann hat er wieder in der Zeitung gelesen. Aber die Frau Geheimrat war ganz nachdenklich, und wie sie ein Butterbrot geschmiert hat, hat sie gesagt, »Ich kann mir nicht denken, wo Miezchen bleibt. Sie fängt doch keine Mäuse, nicht?« Indes bin ich geschwind in den Stall und habe die Katze genommen. Ich habe ihr an den Schweif einen Pulverfrosch gebunden und bin hinten an das Haus vom Geheimrat am Zaun und habe den Frosch angezündet. Dann habe ich die Katze freigelassen. Sie ist gleich durch den Zaun geschloffen und furchtbar gelaufen. Die Magd hat geschrien, »Frau Geheimrat, Mieze kommt schon!« Und dann habe ich die Stimme von ihr gehört, wie sie gesagt hat, »Wo ist nur mein Kätzchen? Da bist du ja! Aber was hat das Tierchen am Schweif?« Dann hat es furchtbar gekracht und gezischt, und sie haben geschrien und die Tassen am Boden hingeschmissen. Und wie es still war, hat der Geheimrat gesagt, Das ist weder dieser ruchlose Lauspube gewesen. Ich habe mich im Zimmer von meiner Schwester versteckt. Da kann man in unseren Garten hinunterschauen. Meine Mutter und Anna haben auch Kaffee getrunken. Und meine liebe Mutter sagte gerade, »Siehst du, Ännchen, Ludwig ist nicht so schlimm. Man muss ihn nur zu behandeln verstehen. Gestern hat er den ganzen Tag gelernt. Und es ist gut, dass wir ihn nicht vor seinen Kolimitonen blamiert haben.« Und Anna sagte, »Ich möchte bloß wissen, warum der Herr Amtsrichter nicht stehen geblieben ist.« Jetzt ist auf einmal am Eingang von unserem Garten der Geheimrat und die Frau Geheimrat gewesen. Und meine Mutter sagte, »Ännchen, sitzt meine Haube nicht schief? Ich glaube gar, Geheimrats machen uns Besuch.« Und sie ist aufgestanden und ihnen entgegengegangen. Und ich hörte, dass sie gesagt hat, »Nein, das ist lieb von Ihnen, dass Sie kommen.« Aber der Geheimrat hat ein Gesicht gemacht, als wenn er mit einer Leiche geht. Und sie ist ganz rot gewesen und hat den abgebrannten Frosch in der Hand gehabt und hat erzählt, dass die Katze jetzt wahnsinnig ist und 3 Tassen kaputt sind. Und dass es niemand anderer getan hat wie ich. Da sind meiner Mutter die Tränen heruntergelaufen. Und der Geheimrat hat gesagt, »Weinen Sie nur, gute Frau, weinen Sie über Ihren missratenen Sohn.« Und dann haben sie verlangt, dass meine Mutter die Tassen bezahlt. Und eine kostet 2 Mark, weil es so gutes Porzellan war. Ich bin furchtbar zornig geworden, wie ich gesehen habe, dass meine alte Mutter den kleinen alten Geldbeutel herausgetan hat und ihre Hände waren ganz zittrig, wie sie das Geld aufgezählt hat. Die Frau Geheimrat hat es geschwind eingesteckt und hat gesagt, das Schrecklichste ist, dass die arme Katze wahnsinnig geworden ist, aber sie wollen es nicht anzeigen, aus Rücksicht auf meine Mutter. Dann sind sie gegangen und er hat noch gesagt, »Der Himmel prüft sie hart mit ihrem Künde.« Ich habe noch länger in den Garten hinuntergeschaut. Da ist meine Mutter am Tisch gesessen und hat sich mit ihrem Sacktuch die Tränen abgewischt. Aber es sind immer neue gekommen und bei Ännchen auch. Das Butterbrot ist auf dem Teller gewesen und sie haben es nicht mehr essen mögen. Ich bin ganz traurig geworden und ich bin fort, dass sie mich nicht gesehen haben. Ich habe gedacht, wie es gemein ist von dem Geheimrat, dass er das Geld genommen hat und wie ich ihm dafür etwas antun muss. Ich möchte die Katze kaputt machen, dass es niemand merkt und ihr den Schweif abschneiden. Wenn sie dann ruft, »Wo ist denn nur unser Mädchen?«, schmeiße ich den Schweif über den Zaun hinüber. Aber ich muss mich noch besinnen, wie ich es mache, dass es niemand merkt. Da bin ich wieder lustig geworden, weil ich gedacht habe, was sie für ein Gesicht machen wird, wenn sie bloß mehr den Schweif sieht. Dann bin ich heim zum Essen gegangen. Anna ist schon an der Tür gestanden und hat gesagt, dass ich allein essen muss in meinem Zimmer und dass ich morgen in die Schule gehen muss. Der Herr Lehrer Wagner hat es angenommen und hat versprochen, dass er mit mir streng ist. Ich habe schimpfen gewollt, weil es doch eine Schande ist, wenn ein Lateinschüler mit den dummen Schulkindern zusammensitzt. Aber ich habe gedacht, dass meine Mutter so geweint hat. Und da habe ich mir alles gefallen lassen. Ich bin am anderen Tag in die Schule gegangen. Es war bloß ein Zimmer, und da waren alle Klassen darin, und auf der einen Seite waren die Buben und auf der anderen die Mädchen. Wie ich gekommen bin, hat mich der Lehrer in die erste Bank gesetzt. Dann hat er gesagt, dass sich die Kinder Mühe geben sollen, weil heute ein großer Gelehrter unter ihnen sitzt, der Lateinisch kann. Das hat mich verdrossen, weil die Kinder gelacht haben. Aber ich habe es mir nicht merken lassen. Einer hat ein Lesestück vorlesen müssen. Es hat geheißen, der Abend und ist so angegangen. Die Sonne geht zur Ruhe und am Himmel kommt der Abendstern. Die Vögelein verstummen mit ihrem lieblichen Gesange, nur die Grillen zirpen im Felde. Da geht der fleißige Bauersmann heim. Sein Hund bellt freudig, und die Kinder springen ihm entgegen. So ist es weitergegangen. Es war furchtbar dumm. Und ich habe gedacht, was es für eine Schande ist für einen Lateinschüler, dass er dabei sitzen muss. Der Lehrer sagte, die Kinder von der 7. Klasse müssen es nun aus dem Kopf schreiben. Und er ladet den Herrn Lateinschüler auch ein. Er hat mir eine Tafel und einen Griffel gegeben. Und dann sagte er, dass er eine halbe Stunde in die Kirche fort muss und dass die Furtner Marie die Aufsicht hat. Sie war auch von der 7. Klasse und die Tochter von einem Bauern, der nicht weit von uns ein Haus hat. Da bin ich noch zorniger geworden, dass ich einem Mädel folgen soll. Wie der Lehrer draußen war, habe ich den Leitner, der neben mir gesessen ist, ganz ruhig gefragt, ob er heute Nachmittag zum Fischen mitgehen will. Da hat die Furtner Marie gerufen: »Ruhig! Wenn du noch einmal schwätzest, wirst du aufgeschrieben.« »Entschuldigen Sie, Fräulein Lehrerin«, habe ich gesagt, »ich will es nicht mehr tun.« Dann habe ich einen Schlüssel aus der Tasche gezogen und habe probiert, ob er noch pfeift. Da ist die Furtner Marie zur Tafel hinaus und hat hingeschrieben: »Thomas hat gepfiffen.« Ich bin aufgestanden und habe gesagt: »Entschuldigen Sie, Fräulein Lehrerin, was muss ich denn machen, dass Sie mich nicht aufschreiben?« Sie sagte, dass ich den Aufsatz »Der Abend« schreiben muss. Da habe ich geschwind etwas geschrieben und dann bin ich wieder aufgestanden und habe gesagt: »Entschuldigen Sie, Fräulein Lehrerin, darf ich es nicht vorlesen, dass Sie mir sagen, ob es recht ist?« Da ist die Dumme ganz stolz gewesen, dass sie einem Lateinschüler etwas sagen muss, und sie hat gesagt: »Ja, du darfst es vorlesen.« Da habe ich recht laut gelesen: »Die Sonne geht zur Ruhe, der Abendstern ist auf dem Himmel. Vor dem Wirtshause ist es still. Auf einmal geht die Tür auf und der Hausknecht wirft einen Bauersmann hinaus. Er ist betrunken. Es ist der Furtner Marie, ihr Vater.« Da haben alle Kinder gelacht und die Furtner hat zu heulen angefangen. Sie ist wieder an die Tafel hin und hat geschrieben: »Thomas war ungezogen.« Das hat sie dreimal unterstrichen. Ich bin aus meiner Bank gegangen und habe den Schwamm genommen und habe ihre Schrift ausgewischt. Und dann habe ich die Furtner Marie bei ihrem Zopf gepackt und habe sie gebeutelt. Und zuletzt habe ich ihr eine Ohrfeige hineingehauen, damit sie weiß, dass man einen Lateinschüler nicht aufschreibt. Jetzt ist der Lehrer gekommen und er war zornig, wie er alles erfahren hat. Er sagte, dass er nur wegen meiner Mutter mich nicht gleich hinauswirft, aber dass er mich 2 Stunden nach der Schule einsperrt. Das hat er auch getan. Wie die Kinder fort waren, habe ich dableiben müssen, und der Lehrer hat die Tür mit dem Schlüssel zugesperrt. Es war schon 11 Uhr, und ich habe furchtbar Hunger gehabt, und ich habe auch gedacht, was es für eine Schande ist, dass ich in einer Volksschule eingesperrt bin. Da habe ich geschaut, ob ich nicht durchbrennen kann und vielleicht beim Fenster hinunterspringen. Aber es war im ersten Stock und zu hoch, und es waren Steine unten. Da schaute ich auf der anderen Seite, wo der Garten war. Wenn man auf die Erde springt, tut es vielleicht nicht weh. Ich machte das Fenster auf und dachte, ob ich es probiere. Da habe ich auf einmal gesehen, dass an der Mauer die Latten für das Spalierobst sind, und ich habe gedacht, dass sie mich schon tragen. Ich bin langsam hinausgestiegen und habe die Füße ganz vorsichtig auf die Latten gestellt. Sie haben mich gut getragen, und wie ich gesehen habe, dass es nicht gefährlich ist, da ist mir eingefallen, dass ich die Pfirsiche mitnehmen kann. Ich habe alle Taschen vollgesteckt und den Hut auch. Dann bin ich erst heim und legte die Pfirsiche in meinen Kasten. Am Nachmittag ist ein Brief vom Herrn Lehrer gekommen, dass ich die Schule nicht mehr betreten darf. Da war ich froh. Ende von Kapitel 2.